Gut, Aufzeichnung läuft. Okay, dann nochmal von vorne. Also, erstmal begrüße ich alle, die hier da sind und sich für dieses Thema offensichtlich interessieren. Paar erklärende Worte vorneweg, wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin, denn mich als Mitglied in Karlsruhe Stadt interessiert das Thema ja räumlich jetzt erstmal gar nicht. Aber ich war ja damals noch im Bezirksvorstand und da sich zu dem Zeitpunkt, wo das Thema interessant wurde, gerade der Kreisverband Freudenstadt Calw neu gegründet hat, fand ich das ein interessantes Thema, um die mit der politischen Arbeit mehr einzubinden. Ich habe das ein bisschen lanciert und irgendwie bin ich das Thema die ganze Zeit auch nicht wieder losgeworden. Und deswegen versuche ich jetzt auch euch diese Problematik ein bisschen näher zu bringen. Okay, vom Ablauf her habe ich mir das so gedacht, dass ich euch erstmal ein bisschen was erkläre, was ein Nationalpark überhaupt ist, also über welches Thema wir hier generell reden. Dann die Ausgangssituation, wie es zurzeit mit dem Thema Nationalpark in Deutschland aussieht. Der zeitliche Ablauf, was sich eben in der Diskussion Nationalpark Nordschwarzwald bisher getan hat. Das Gleiche dann nochmal aus der Sicht der Piraten, was wir da bis jetzt gemacht haben. Und dann würde ich mehr ins Detail gehen, sprich die Pro- und Kontra-Argumente euch auflisten, damit wir da dann vielleicht danach darüber gemeinsam diskutieren können, wie diese Argumente zu bewerten sind. Okay, also fange ich mal an mit dem, was ist ein Nationalpark überhaupt? Ein Nationalpark hat ein paar Grundvoraussetzungen, damit er sich Nationalpark nennen darf. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass er mindestens 10.000 Hektar groß sein muss. Für die Leute, die solche Flächengrößen nicht geläufig sind, Hektar. 10.000 Hektar sind 100 Quadratkilometer, also eine Fläche 10 mal 10 Kilometer groß. Diese Nationalparkfläche sollte weitgehend unzerschnitten sein, also bestenfalls an einem Stück. Die Fläche muss eine besondere Eigenart aufweisen. Also man kann nicht einfach irgendeine Wiesenfläche nehmen und sagen, das ist jetzt ein Nationalpark, sondern an der Fläche muss irgendwas Besonderes sein. Der Nationalpark sollte den ungestörten Ablauf von Naturvorgängen und die natürliche Dynamik widerspiegeln. Oder um anders ausgedrückt, der Mensch sollte so wenig wie möglich regulierend eingreifen. Einer der Hauptziele von Nationalparks heutzutage ist, dass man sagt, man möchte die Biodiversität erhalten. Biodiversität ist ein kompliziertes Fremdwort, sagt nichts anderes wie, man möchte so viele verschiedene Arten wie möglich erhalten. Wir leben in einer Zeit, in der das Artensterben ein rasantes Tempo angenommen hat. Die Fachleute streiten sich eigentlich nur noch, wie schnell es jetzt tatsächlich ist. Aber dass es sehr schnell geworden ist, bestreitet eigentlich keiner mehr. Und deswegen ist der Schutz und der Erhalt von bestehenden Arten ein hohes politisches Ziel geworden. Erstmals gab es Beschlüsse dazu in der bekannten Umweltkonferenz in Rio 1992. Also ist schon ein Thema, was 20 Jahre alt ist inzwischen. Ein weiterer Punkt, worum es bei Nationalparks geht, ist, dass die Natur den Menschen nahegebracht werden soll. Also ein Nationalpark soll nicht ein an sich geschlossener Bereich sein, sondern ein Nationalpark soll den Menschen diese Natur nahebringen. Das heißt, der Mensch soll auch dahin geführt werden zum Nationalpark. Er soll nicht ausgesperrt werden. Jetzt sind Nationalparks international nicht einheitlich geregelt. In den USA zum Beispiel ist es so, dass Nationalparks geschlossene Räume sind. Da ist ein Zaun drum und man bezahlt Eintritt, um reinzugehen. Ist in den USA ein anerkanntes und auch akzeptiertes Konzept. Funktioniert in Deutschland so aber nicht. In Deutschland sind Nationalparks generell frei. Und auch der geplante Nationalpark, über den wir hier reden, soll keine Zäune haben und soll kein Eintrittsgeld verlangen, um ihn besuchen zu können. Was weiteres ist, bereits bestehende Infrastruktur Also Straßen, Wegen, Hütte, was es so alles gibt. Das soll erhalten bleiben. Es ist also nicht so, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Nationalpark raus, deswegen darf da kein Parkplatz mehr sein. Das würde einmal der Sache entgegenstehen, dass die Leute ja hingehen können sollen. Und zweitens ist der Schaden ja eh schon angerichtet, der wird dann nicht krampfhaft zurückgebaut. Was halt ist, es werden auf jeden Fall keine neuen Straßen mehr gebaut werden in einem Nationalparkgelände. Und was ebenfalls ist, Anlagen, die nur zur Bewirtschaftung des Geländes da waren, im Falle eines Waldes, wie wir jetzt drüber sprechen, sind das zum Beispiel die Wirtschaftswege, die gebraucht wurden, um gefällte Bäume rauszuziehen. Die werden nicht mehr weiter gepflegt, die verfallen mit der Zeit und verschwinden dann. Und um das Ganze vielleicht mal mit einem anderen Schutzgebiet ins Verhältnis zu bringen, das es schon gibt, die sogenannten Bannwälder. Die Regeln für einen Nationalpark sind weniger streng wie die für einen Bannwald. Es ist also nicht so, dass man sagt, man stellt jetzt hier wirklich das Gebiet komplett hundertprozentig unter Schutz, wie es in Bannwäldern der Fall ist, sondern das sind etwas lockere Regeln. Gut. So viel zu dem Themenkomplex, was ist ein Nationalpark überhaupt? Ich würde vorschlagen, immer wenn ich mit so einem Hauptüberschrift durch bin, frage ich mal kurz, ob es dazu Fragen gibt. Hat jemand jetzt noch eine Verständnisfrage, was ein Nationalpark eigentlich ist? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehe ich mal gleich weiter zu der Ausgangssituation, wie es in Deutschland aussieht. In Deutschland hat inzwischen praktisch jedes Bundesland schon irgendwelche Flächen als Nationalpark ausgewiesen. Die größte Einzelfläche ist dabei übrigens der Nationalpark Nationalpark Nordsee, Wattenmeer. Aber das ist natürlich auch einfach, weil da wird ja nichts großartig genutzt da oben. Von den Bundesländern haben nur zwei bisher noch keine Fläche als Nationalpark ausgewiesen. Das ist Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Also Baden-Württemberg wäre das der erste Nationalparkfläche. Da kann ich jetzt da auch gleich eben auf eine dieser beiden Karten, die da im Anhang von dem PDF drin sind, verweisen. Auf der vorletzten Seite, da seht ihr so einen kleinen Überblick, wo die Nationalparke schon sind. Wie gesagt, ganz groß, das Nationalpark Wattenmeer. Und man sieht auch, Baden-Württemberg ist noch komplett keine Fläche drin. Es sind mehr Nationalparke, wie man im ersten Moment glaubt. Ich war etwas überrascht, wie viele es tatsächlich schon gibt. Gut, wieder zurückblättern. Wo sind wir jetzt? So. In Baden-Württemberg, dieser Nationalpark Nordschwarzwald, reden wir darüber, dass dieser Fläche geplant ist. Ja? Der Nationalpark Nordschwarzwald ist weder bereits festgelegt, wo er genau liegen soll, noch wie groß er tatsächlich sein soll, sondern momentan wird noch gesucht, wo dieser Nationalpark angelegt werden soll. Allerdings sind die sinnvollen Flächen relativ begrenzt, weil, wie gesagt, es sollen keine großartigen Siedlungen drin sein, es soll nicht zerschnitten sein. Das begrenzt den Suchraum. Suchraum nennt man eben diese Fläche, wo man die Fläche sucht, in der der Nationalpark dann tatsächlich angelegt wird. Dieser Suchraum sind eine Fläche von 17.000 Hektar, verteilt auf drei Gebiete. Und von diesen 17.000 sollen dann halt mindestens 10.000 als Nationalpark ausgewiesen werden. Wo diese Flächen sind, das könnt ihr auf der letzten Seite im PDF sehen. Da haben wir einmal die ganz nördliche Fläche rund um den Kaltenbronn. Das ist dieses Hochmoor. Das liegt teilweise auf der Gemarkung vom Landkreis Calw. Teilweise Landkreis Rastatt. Und dann haben wir den Hohen Ochsenkopf. Der liegt nur auf dem im Landkreis Rastatt. Und dann haben wir das Schliffkopf-Wildseegebiet. Das liegt im Landkreis Freudenstadt und ein kleiner Eck sogar in der Ordenau. Auf der Karte habe ich spaßeshalber mit einem roten Kringel noch eingezeichnet, wo wir unser Marina BW hatten. Also wer dort dabei war, kann sich dann so ein bisschen räumlich vorstellen, wo diese Gebiete liegen. Daraus ergibt sich jetzt auch, dass ich in Baden-Württemberg, also wie gesagt, vier Landkreise mit dem Thema beschäftigen müssen oder sollen. Das ist eben der Landkreis Rastatt und also der Kreisverband Rastatt und der Kreisverband Calw-Freudenstadt. Und ganz klein betrifft es eben auch noch die Ordenau. Das müsste dann den Norbert interessieren, der ja auch da ist. Gut. Von den Flächen, die dort untersucht werden, mit nur zwei dieser Gebiete, alleine könnte man diese 10.000 Hektar schon erreichen. Das heißt, es muss also nicht alle drei Gebiete verwendet werden. Aber wie gesagt, welche dort verwendet werden, das ist noch offen. Jetzt will ich das Ganze mal größenmäßig euch klar machen, was es geht. Wir haben in Baden-Württemberg 14.000 Quadratmeter Waldfläche, Quadratmeter, das wäre ein bisschen wenig, 14.000 Quadratkilometer Waldfläche. Der bereits existierende Naturpark Schwarzwald-Mitte-Nord, das sind geringe Schutzansprüche, die dort gestellt werden an den Naturpark, der hat bereits 3.750 Quadratkilometer. Und der Nationalpark, der ausgewiesen werden soll, hat wie gesagt 100 Quadratkilometer. Das heißt, wenn der Nationalpark in dieser Größe ausgewiesen werden würde, wären das mal gerade 0,7% der baden-württembergischen Waldfläche. Wir reden hier also nicht über einen Rieseneingriff in unser Waldsystem, sondern noch nicht mal 1% der Fläche würde in Baden-Württemberg zum Nationalpark erklärt werden. Was ist jetzt das Problem dabei, warum das gemacht wird oder was ist die Überlegung dahinter? Die Überlegung ist, dass wir im Nordschwarzwald eigentlich überhaupt keinen natürlichen Baumbestand mehr haben. Der Nordschwarzwald, hier beispielsweise am Landkreis Freudenstadt untersucht, in den anderen Landkreisen sieht es aber nicht viel anders aus, besteht der Wald circa aus 25% Weißtannen, 15% Buchen und 50%, also jeder zweite Baum, sind Fichten. Ursprünglich waren aber nur 3 bis 5% der Bäume Fichten. Das hat sich deswegen geändert, weil Fichten für die Holzwirtschaft ein sehr beliebter Baum sind, wächst sehr gerade, wächst sehr schnell, lässt sich gut verarbeiten. Und im Schwarzwald wird halt seit Jahrhunderten Waldwirtschaft betrieben. Das heißt, es sind immer mehr Fichten geworden, sodass wir halt jetzt von 3 bis 5% inzwischen auf 50% angestiegen sind. Und Ziel eines Nationalparks wäre dann natürlich auch wieder einen natürlicheren Baumbestand, einen ursprünglicheren Baumbestand herbeizuführen. Von diesen 17.000 Hektar, 170 Quadratkilometer, die hier untersucht werden als mögliche Fläche, sind 3.005 Hektar schon aus der Bewirtschaftung rausgenommen. Bewirtschaftung bedeutet schlicht und einfach, dass die Bäume gefällt werden, um sie zu verarbeiten. Auf 3.500 Hektar wird das bereits schon nicht mehr gemacht. Und zwar, weil diese Flächen bereits Bannwälder sind. Das sind eben diese Bannwälder Kaltenbronn um das Hochmoor herum und im Ruhestein. Weitere Ausgangssituation, warum man sich eben genau auf diese 17.000 Hektar konzentriert. Diese 17.000 Hektar bestehen zu 100% aus Staatswald. Staatswald bedeutet, dieser Wald ist Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Es geht hier nicht um Privatwälder. Es geht hier nicht um Wälder, die der Kirche oder irgendwelchen Genossenschaften gehören. Gibt es alles in Baden-Württemberg. Auch Privatwälder, also wirklich Einzelpersonen gehören, sondern wir reden rein ausschließlich um Flächen, die dem Land Baden-Württemberg gehören. Das Land Baden-Württemberg sagt allerdings auch, wer möchte, dass sein Privatwald mit überführt würde in den Nationalpark, kann sich gerne melden. Wir sind sie gerne bereit, diese Flächen dann mitzunutzen. Aber von der Planung her sagen sie erst einmal, sie nehmen ihren eigenen Wald, weil da können sie relativ problemlos dann drüber bestimmen. Oder vergleichsweise problemlos, wie wenn sie sich mit dem Privatwald auch noch auseinandersetzen müssten. Von dieser Fläche, die dann dort ausgewiesen werden würde, wären auch nicht komplett 100 Quadratkilometer voll geschützt, sondern 25% dieser Fläche, also Randgebiete wären das vorzugsweise oder irgendwelche wertvollen Wirtschaftsflächen. Da gibt es zum Beispiel so beweidete Grindenmoore, die auch außergewöhnlich sind. Die würden auch weiterhin bewirtschaftet werden. Also ein Viertel von dieser Nationalparkfläche wäre auch weiterhin in der Bewirtschaftung drin. Das sind dann die sogenannten Managementzonen. Die sollen einfach auch genutzt werden, um diese Grenze zwischen normalen Wäldern und Nationalparkwäldern etwas verwalten zu können, dass es nicht so hart aufeinander stößt. Gut, soviel zur Ausgangssituation, weil das fließend übergeht, hänge ich jetzt auch genau den zeitlichen Ablauf hinten dran, damit wir es nämlich auch nicht nur räumlich und rechtlich einordnen können, sondern auch zeitlich. Bereits 1990, 91, also vor 22, 23 Jahren, hat der Naturschutzbund Baden-Württemberg zum ersten Mal diese Idee in den Raum gestellt. Hat gesagt, hey, lasst uns hier ein Nationalpark draus machen, wäre doch eine super Sache. Sah unser Ministerpräsident Erwin Teufel damals nicht so und hat 92 gesagt, nö, will er nicht, machen wir nicht. Damit ist der Plan auch sehr schnell wieder in der Schublade verschwunden. 2010 und 2011, noch unter der alten Landesregierung, wurde dieser Plan wieder ausgepackt. Wurde diskutiert, wurde darüber gesprochen. Interessanterweise wollen sich heute einige CDUler nicht mehr daran erinnern, dass sie selber das Thema in ihrer eigenen Regierungszeit wieder angesprochen haben, weil sie dann jetzt sich schwer damit täten, der aktuellen Regierung zu widersprechen. Aber das sind diese politischen Kleinkramspielereien, kennt man ja. Auf jeden Fall im März 2011, nach dem Regierungswechsel, haben dann die SPD-Grüne gesagt, ja okay, diese Pläne, die hier jetzt wieder auf dem Tisch liegen, finden wir gut. Wir wollen das weiterverfolgen. Wir wollen in die Planungsphase reingehen. Mai 2012, also ein Jahr später, haben sie 7 Arbeitskreise gegründet, die mit Fachleuten besetzt werden sollten, die die verschiedenen Blickwinkel, wie der Nationalpark die räumlichen Gegebenheiten hier in Baden-Württemberg beeinflussen würde, untersuchen sollen. Das wäre einmal der Arbeitskreis Waldumbau und Borkenkäfer. Zum Borkenkäfer werdet ihr später noch einiges hören, weil das ist eigentlich mit eines der größten Diskussionsthemen dabei. Das Wildtiermanagement, speziell ein Arbeitskreis für das Auerhuhn. Für die, die nicht aus dieser Gegend kommen, das Auerhuhn hat in diesen Landkreisen irgendwie eine relativ hohe Bedeutung. Das ist mehr oder weniger so das Wappentier von denen. Ist auch ein vom Aussterben bedrohte Tierart, wenn ich es richtig weiß, und gibt es da halt noch. Deswegen hat das auch besondere Aufmerksamkeit. Dann ein Arbeitskreis zur Infrastruktur, was da getan werden müsste. Ein Arbeitskreis zum Naturschutz und ein Arbeitskreis zu Tourismus und Naturpark. Inzwischen, das ist jetzt in meinem Skript noch nicht nachgetragen worden, weil das jetzt erst ein paar Wochen alt ist, inzwischen liegen die Abschlussberichte dieser Arbeitskreise vor. Auf der Wiki-Seite, die wir angelegt haben, die Adresse steht später noch im Skript drin, auf der Wiki-Seite, die wir dazu angelegt haben, sind diese Abschlussberichte, glaube ich, nicht direkt verlinkt, aber es gibt eine Seite zu der offiziellen Seite vom Land Baden-Württemberg und auf der wiederum kann man diese Abschlussberichte runterlesen, laden und lesen. Ich habe mir das auch schon angetan. Das Wort angetan ist jetzt hier nicht zufällig gewählt, weil die sehr verschiedene Qualität haben. Da sind also teilweise Abschlussberichte drin, wo ich sage, also die würde jeder einzelne von uns wahrscheinlich besser hinkriegen, sowohl inhaltlich als auch von der Gestaltung her, wie das, was diese Berichte, was diese Arbeitskreise da vorgelegt haben. Das fand ich etwas erschreckend. Gut, andere sind allerdings wiederum sehr detailliert und sehr fachmännisch ausgearbeitet. Diese Abschlussberichte von den Arbeitskreisen selber sind jetzt allerdings nur eine Vorstufe, weil jetzt geht's weiter. Die gehen nämlich an die Firmen PricewaterhouseCoopers bzw. Ökonzept und die erstellen selber und unter Berücksichtigung der Ergebnisse von diesen Arbeitskreisen erstellen die ein Gutachten zum Nationalpark. Und wenn dieses Gutachten steht, das sollte jetzt eigentlich Anfang dieses Jahres kommen. Anfang des Jahres haben wir bereits. Noch ist es nicht fertig. Keine Ahnung, wann es denn fertig wird. Aber wenn es dann fertig ist, gilt dieses Gutachten in den Landtag von Baden-Württemberg und dann trifft der Landtag eine Entscheidung, was getan werden soll. Also wird ein Nationalpark ausgewiesen und wenn ja, in welchen Flächen. Das ist ein relativ umständliches, relativ komplexes Vorgehen. Auch ein, muss man zugeben, sehr demokratisches Vorgehen, weil möglichst viele Leute eingebunden worden sind in den Vorgang. Nur mal zum Vergleich. In Bayern, da gibt es einen anderen rechtlichen Hintergrund dazu. In Bayern mit dem Nationalpark Bayerischen Wald, da konnte das über eine Verordnung gemacht werden. Das heißt, da hat sich der Ministerpräsident Stoiber einfach hinsetzen können und hat gesagt, wir weisen jetzt hier einen Nationalpark aus, das ist die Fläche und so machen wir das. Und wer was dagegen hat, hätte sich halt beschweren sollen, jetzt ist Spätpunkt. Das geht in Baden-Württemberg Gott sei Dank so nicht. Und mal völlig losgelöst davon, dass das so nicht geht, muss man auch mal dem Land den Respekt zollen und sagen, sie geben sich wirklich Mühe, den Bürger einzubinden. Sie haben also sehr viele Informationsveranstaltungen in den Kreisen gemacht. Sie haben, wie gesagt, diese Arbeitskreise gegründet, wo auch ziemlich verschiedene Bevölkerungsgruppen und Fachleute dazugeladen wurden. Also diese Diskussion wird sehr breit geführt. Frage ist dann halt, wie dann später die Entscheidung gefällt wird, ob diese Ergebnisse auch berücksichtigt werden. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Okay. So viel zur Ausgangssituation und zum Ablauf. Gibt es da von eurer Seite bis jetzt irgendwelche Fragen? Ich quatsch euch hier aber nicht tot, oder? Ihr hört mich noch. Ja, wir hören dich. Ich bin gerade überlegen, diese Gutachten von PricewaterhouseCoopers und Ökonzept, gab es eine Ausschreibung für die Gutachten oder wurden die einfach so an die vergeben? Das ist eine gute Frage, zu der ich leider keine Antwort habe. Ich weiß nicht, ich vermute mal, dass das einfach so vergeben wurde, weil ich hätte nicht mitbekommen, dass es da eine Ausschreibung gab. Aber leg mich jetzt nicht drauf fest, da müsst ihr mich auch was schlau machen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, das wäre nämlich sehr interessant zu wissen, weil dann könnte man schon erahnen, in welche Richtung die Gutachten gehen. Meine, eins muss jedem von uns ganz klar sein: Das Land Baden-Württemberg möchte diesen Nationalpark haben. Ich meine, es ist ja auch klar und sie werben auch dafür. Jede ihrer Informationsveranstaltungen hat das Ziel, die Leute dazu zu überzeugen, sie wollen den Nationalpark haben. Gut, das ist jetzt aber auch nicht kritikwürdig in meinen Augen, weil als Landesregierung sollte man ja eben einen Plan verfolgen, ein Ziel haben. Und ja, man kennt es ja, wenn irgendwelche Gutachten verlangt werden, dass der Gutachter sich immer schwierig tut, seinem Auftraggeber zu widersprechen. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man jetzt in diesem Fall dieses Problem, dieses moralische Problem lösen sollte. Insofern, ja, schauen wir mal erstmal abwarten, was die überhaupt sagen. Wie gesagt, momentan liegen sie ja noch nicht vor, die Berichte. Okay, dann gehe ich mal weiter zum nächsten Punkt. Was haben die Piraten bisher getan? Also angefangen hat das Ganze damit, ich meine, hey, wir sind Piraten, ich habe eine Wiki-Seite angelegt. Das war natürlich der erste Schritt. Da findet ihr jetzt auch die Adresse. BW, Bezirksverband Karlsruhe Nationalpark Nordschwarzwald. Das ist inzwischen eine sehr umfangreiche Seite. Alles weitere, also die Verlinkung zu der offiziellen Seite vom Land, die Verlinkung zu den Seiten der Befürworter, die Verlinkung zu den Seiten der Gegner und so weiter, findet ihr alles dort. Das werde ich jetzt auch nicht alles vortragen, weil dann wird das Ganze noch länger, wie es eh schon ist. Wie gesagt, da findet ihr jede Menge Detailinformationen noch. Und vieles von dem auch, was ich hier vortrage, könnt ihr da auch nochmal in anderer Form sehen. Dann habe ich am 13.10. eine Bannwaldbegehung in Kaltenbronn mit dem Förster Manni Senk und dem Naturpädagogen, oh Gott, C. Ebel, ja, für was stand das C nochmal? Ist auch egal. Organisiert. Da waren, Charlie, danke. Okay, da waren mehr wie 15 Piraten dabei. Ging über 4 Stunden. Und Ziel war es einfach mal vor Ort zu sehen, wie sieht's da aus? Was wird da gemacht? Was ändert sich? Und wie sehen die Fachleute vor Ort? Weil wie gesagt, der Manni Senk ist Förster am Kaltenbronn, was Bannwald ist und auch auf jeden Fall wahrscheinlich mit in dem Nationalpark drin liegen würde. Und der Charlie Ebel ist im Informationszentrum. Wie heißt das Ding? Moment. Ochsenkopf oder? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Ruhestein, genau. Hey, der Norbert Henser hat die ganzen Stichworte parat. Sehr gut. Also, das ist im Informationszentrum Ruhestein eingestellt. Das heißt, es sind beides ausgewiesene Fachleute, was das Thema angeht. Natürlich auch klar Befürworter des Ganzen. Das haben wir aber von vornherein klar gemacht. Dass den Leuten, den Piraten, die da waren, wussten, das ist eine einseitige Veranstaltung hier. Hier werden die Vorteile, die Vorzüge vorgestellt des Nationalparks. Insofern wurde da nicht getäuscht, so nach dem Motto, wir machen hier jetzt eine objektive Darstellung. War aber trotzdem eine sehr interessante Geschichte. Wir waren sehr begeistert, was die uns alles an Informationen geben konnten aus ihrer Sicht. Auf der anderen Seite waren die beiden auch sehr begeistert. Die haben gesagt, die haben selten eine Gruppe gehabt, die sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen wollte und auch so kritisch nachgefragt hat. Das hat denen sehr viel Spaß gemacht. Okay. Dann als nächstes am 19.10., also ein paar Tage später, war hier in Karlsruhe bei uns im Naturkundemuseum eine dieser Infoveranstaltungen des Landes. Und zwar eine der größeren, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Da waren sowohl die Nationalparkbefürworter da als auch ein Gegner, der Herr Tschupke, von dem ich gleich noch mehr erzählen werde. Und da wurde das Thema vorgestellt und diskutiert. Ich und noch ein anderer Pirat, wir waren ganztägig da, haben uns das angehört. War ganz interessant, weil wir das erste Mal eben so eine Veranstaltung hatten, wo sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente aufeinander gestoßen sind. Und wenn man das live mitbekommt, wie, über welche Fragen, mit welchen Emotionen diskutiert wird, kriegt man auch einen Eindruck davon, was die Leute eigentlich tatsächlich bewegt. Paar Wochen später, am 4.12., haben wir dann das Gegenteil von unserer ersten Veranstaltung gemacht. Wir haben uns hier dann mit einem Nationalparkgegner, eben dem Dr. Tschupke, in Freudenstadt getroffen. Der Herr Tschupke, das ist ein Gemeinderatsmitglied in Freudenstadt der Freien Wähler, war früher Professor an der Hochschule für Waldwirtschaft, also waren wieder mehr wie 10 Piraten anwesend. Das Gespräch hat wieder ungefähr 4 Stunden gedauert. Und ja, hat einiges an Argumenten zutage gebracht. War auch eine interessante Diskussion, sodass dann auch die Gegenseite zu Wort gekommen ist. Und wir uns jetzt, glaube ich, anhand der Argumente auch ein ausgeglichenes Bild machen können. Viele Argumente werdet ihr dann später auch hören, wenn ich das Pro und Contra eben vorstelle. Gut. Soweit zum Thema, was wir bisher gemacht haben. Da wieder die Frage, gibt es hierzu irgendwelche Anmerkungen oder Detailfragen? Anmerkungen. Ian, du bist kaum zu hören. Eine Anmerkung. Im November war in Neuenbürg, das ist nördlich von südlich von Pforzheim, war auch eine Veranstaltung, wo ich hin wollte, konnte aber nicht. Ich weiß nichts weiter darüber, was da rauskam. Also Neuenbürg und Pforzheim, der Südteil, sollte genauso interessiert sein an dem Ganzen wie Karl von Freudenstadt. Also wie gesagt, das Land hat einige Veranstaltungen gemacht. Die beiden, die diese Veranstaltungen machen, die beiden Beauftragten des Landes, ich habe jetzt deren Namen vergessen, das waren aber auch die gleichen, die eben in Karlsruhe diese Infoveranstaltung gemacht haben, behaupten von sich selber, dass sie schon sage und schreibe über 100 solche Veranstaltungen im Raum nördlichen Schwarzwald gemacht haben. Also mit Informationen wird da nicht gegeizt. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in medias res. Jetzt gehen wir mal zu den Argumenten. Ich habe mir dabei folgendes Vorgehen gedacht. Wir sollten jetzt nicht einfach einzeln über die Argumente reden, weil sonst verzetteln wir uns sehr schnell. Ich würde jetzt erst einmal kurz alle Pro- und Kontra-Argumente vorstellen, auch mit ihrer Erwiderung der Gegenseite jeweils. Ich bemühe mich, das möglichst objektiv zu machen. Ich meine, natürlich habe ich selber mir schon eine Meinung dazu gebildet, aber ich versuche jetzt erst einmal diese Pro- und Kontra-Argumente möglichst objektiv, so wie sie uns vorgestellt wurden, vorzustellen. Wir können ja dann später, ihr habt ja das PDF vor euch, wir können dann später die Fragen nochmal je nach Interesse einzeln durchgehen und nochmal im Detail reingehen, so dass aber zumindest einmal vorneweg alles einmal angesprochen wurde. Haltet ihr das für das vernünftige Vorgehen? Ich höre jetzt keinen Widerspruch, also fange ich mal so an. Okay. Fange ich mal mit den Pro-Argumenten an, die für einen Nationalpark sprechen. Was da sehr häufig verwendet wird oder angeführt wird, ist, Deutschland hat sich international dazu verpflichtet, Nationalparkflächen auszuweisen. Eben diese Geschichte in Rio 1992, wo gesagt wurde, wir müssen alle was für die Biodiversifikation tun. Wir hatten zwar hauptsächlich damals die Regenwälder in Brasilien im Kopf, aber natürlich hat Brasilien gesagt, hey, wenn wir das machen sollen, dann macht ihr das bitte genauso. Und deswegen hat sich auch Deutschland verpflichtet, solche Flächen auszuweisen. Das Argument der Gegner, das Kontraargument ist, ja, wir haben uns verpflichtet, solche Flächen auszuweisen, steht aber nirgendwo drin, dass diese Flächen als Nationalparks ausgewiesen werden müssen. Ja. Also es muss nicht explizit ein Nationalpark sein, man könnte das auch anders machen. Dann das nächste Pro-Argument. Wir werden wieder ursprüngliche Wälder erleben können. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir finden im ganzen Schwarzwald eigentlich keine ursprünglichen Wälder mehr, weil der ganze Schwarzwald inzwischen hauptsächlich Fichten sind. Und vor allem, weil der ganze Schwarzwald oder fast der ganze Schwarzwald, nehmen wir mal die wenigen Bannwaldflächen raus, bewirtschaftete Wälder sind. Das heißt, wir haben dort kaum alte Bäume oder sterbende Bäume drin stehen. Und sowas würden wir wieder erleben, wie so ein ursprünglicher Wald aussieht. Das Gegenargument dazu ist, dass die Bürger aber gar nicht unbedingt einen verwilderten Wald sehen möchten, sondern dass vielen Bürgern der aufgeräumte Wald viel besser gefallen würde. Dann weiteres Pro-Argument. Durch den Nationalpark würden 10 Millionen Euro jährlich zum Betrieb des Nationalparks in die Region fließen. Weil, wie gesagt, ein Nationalpark soll ja den Menschen nahegebracht werden. Das heißt, da werden dann auch Infoveranstaltungen stattfinden, da müssen Scouts da sein, die Leute reinführen, denen das erklären und so weiter und so fort. Also es würden, geschätzte Zahl ist es allerdings nur, ja, es würden 10 Millionen jährlich da reinfließen in diese Region. Wird von den Gegnern gekontert mit, ja, das Geld würde dann dafür irgendwo anders fehlen, weil es fällt ja nicht von den Bäumen. Und es ist auch nirgendwo verbindlich festgelegt, dass das so bleiben würde. Wer sagt uns denn nicht, dass das innerhalb von 2, 3 Jahren dann verebbt und dann schaut selber, wie er weiterkommt. Gut. Nächstes Pro-Argument. Sagt man immer, ein Nationalpark, das ist eine anerkannte Marke und zieht Touristen an. Bei der Infoveranstaltung hier in Karlsruhe war auch jemand von diesem Marketingabteilung des Landes Baden-Württembergs, keine Ahnung, wie sein genauer Titel war, aber er ist halt dafür zuständig, das Land Baden-Württemberg touristisch zu vertreten. Und der hat da ganz besonderen Wert drauf gelegt. Der hat gesagt, hey, Nationalpark, das ist international anerkannt, das zieht die Leute an, damit kann man die Leute anlocken, das kurbelt den Tourismus an und das bringt Geld in die Region. Wird gekontert, unter anderem von dem Herrn Tschupke, der sagt, ja, wir haben ja schon andere deutsche Nationalparks, von denen liegen uns die Zahlen vor. Er hat uns da auch ein paar Statistiken und Grafiken gezeigt, die durchaus auch glaubwürdig sind. Die belegen das gar nicht. Also zum Beispiel die Entwicklung im Nationalpark Bayern, den es ja schon ein paar Jährchen gibt, belegt von den Zahlen her nicht, dass sich der Tourismus in Bayern in diesem Gebiet irgendwie signifikant anders entwickelt hätte, wie in den Gebieten, die keine Nationalparks sind. Also da sagen andere Fachleute wiederum, mag sein, dass der Nationalpark so international bekannt ist, aber die Wirkung, die Werbung für Touristen geht gegen null. Ja. Gut, jetzt kann man sich darüber unterhalten, wie diese Statistiken auszuwerten sind. Ich meine, jeder von uns kennt den Spruch, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Trotzdem waren die Zahlen von Herrn Schupke schon so, dass man sagen kann, eine signifikanten Steigerung durch eben die Marke Nationalpark kann nicht nachgewiesen werden. Gut. Weiteres Pro-Argument. Alte Bäume. Im Falle von Bäumen bedeutet alt 300 bis 1000 Jahre. Ich meine, Bäume können sehr alt werden. Alte Bäume gehören auch in einen Wald, genauso wie sterbende Bäume. Sterbende Bäume heißt also, ja, er hat aufgehört zu leben und jetzt verfällt er langsam vor sich hin. So ein Baum ist ja nicht tot, fällt um und ist weg. Das dauert ja auch wieder Jahre, bis er dann verschwunden ist. Also diese alten Bäume und diese sterbenden Bäume, die es dann gibt, die bieten einer ganz anderen Flora und Fauna einen Lebensplatz. In den bewirtschafteten Wäldern werden Bäume schon nach circa 100 Jahren, also in ihrer besten Jugend, die sind noch nicht mal ausgewachsen nach 100 Jahren, werden nach 100 Jahren gefällt und rausgeschlagen und zu Holz verarbeitet. Das macht man unter anderem deswegen, weil die Sägewerke überhaupt nicht in der Lage sind, Bäume zu verarbeiten, die mehr wie, ich glaube, 80 cm Stammdurchmesser haben. Sprich, man lässt sie noch nicht mal voll auswachsen, dann könnten sie zu dick werden, sondern in ihrer Jugend rausgeschlagen, weg sind sie. Das Kontraargument der Gegner ist eins, ja, das ist zwar richtig, dass die bewirtschafteten Wälder, die genutzten Wälder, das mit dem Holz, das sie verarbeiten, so tun, aber auch dort hat man schon lange aufgehört, jeden Baum zu nutzen. In der aktuellen Holzwirtschaft ist es jetzt schon seit einigen Jahren so, dass man einzelne Bäume durchaus stehen lässt und auch gestorbene Bäume einfach im Wald liegen lässt, weil das eben zum Wald mit dazugehört und bestimmten Tieren erst den Lebensraum bietet und be bestimmten Pflanzen. Das ist das Kontraargument dazu. Pro: Der Mensch kann im Nationalpark ursprüngliche Natur erleben, die wir so gar nicht mehr kennen. Habe ich gerade vorhin schon gesagt, Nationalpark soll den Menschen die Natur nahebringen und vor allem auch Natur, die sonst vielleicht überhaupt nicht mehr erlebbar wäre. Bloß sagen jetzt die Gegner, die anderen Nationalparke, die es schon gibt, die zeigen, dass Umweltschützer danach, wenn es den Nationalpark bereits gibt, versuchen, die Menschen aus dem Park herauszuhalten, ihn fernzuhalten. Und sowas wird nicht in dem entsprechenden Gesetz oder im entsprechenden Erlass geregelt zum Nationalpark. Das ist also nichts, was jetzt eben dann im Landtag entschieden würde, sondern das wird erst später im Managementplan, in dem geregelt ist, hey, wie läuft eigentlich die Verwaltung von diesem Nationalpark, in dem wird geregelt, was dann zulässig ist im Detail und was nicht. Und der steht aber noch gar nicht fest, dieser Managementplan. Also was da auf uns zukommt, wie der im Detail dann ausgebildet würde, weiß man noch nicht. Und da ist eben von den Nationalparkgegnern die Befürchtung, dass der so aussehen würde, dass die Menschen dann doch draußen gehalten werden sollen. Und damit eine touristische Nutzung, wo ja angeblich einer der Vorteile wäre, überhaupt nicht möglich wäre, dass die verhindert würde. Gut. Weiteres Pro-Argument. Ein Nationalpark ist wichtiger Umweltschutz. Gut, dass das jetzt unter dem Thema Umweltschutz daherkommt, das trauen sich noch nicht mal die Nationalparkgegner dem zu widersprechen. Was allerdings die Nationalparkgegner anführen und womit sie auch durchaus recht haben, ist, ja, es ist ein Aspekt des Umweltschutzes. Ein anderer Aspekt von Umweltschutz sind ja zum Beispiel Wind- und Wasserkraftanlagen, die aber in einem Nationalparkgebiet nicht zulässig sind, weil der Mensch soll dieses Gebiet ja nicht mehr beeinflussen. Und deswegen darf er dort dann auch keine Windkraftanlagen aufstellen oder Wasserkraftanlagen bauen. Insofern ist zwar ein Nationalpark ein Aspekt des Umweltschutzes, aber dafür werden andere Aspekte dadurch verhindert. Und ein weiteres Pro-Argument dafür ist, dass angeführt wird, hey, 10.000 Hektar, wie gesagt, Fläche 10 mal 10 Kilometer, das ist eine vernachlässigbare Fläche, das ist klein. Nationalparkgegner sagen ganz klein vorher, klar, es ist an sich eine kleine Fläche. Aber hier eine kleine Fläche, da eine kleine Fläche, dort eine kleine Fläche, gibt irgendwann zusammen doch wieder eine große Fläche. Und deswegen müssen auch kleine Flächen verhindert werden. Das sind so im Großen und Ganzen die Pro-Argumente, die es gibt und ihre Erwiderung. Jetzt die Gegenseite, mit was kommt die Gegner daher und wie wird darauf reagiert? Die Gegner führen zum Beispiel an, dass in unserem Fall die benötigten 10.000 Hektar ja gar nicht am Stück erreicht werden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt und auf dem Plan, der hinten angehängt ist, sieht man es ja auch. Hier werden drei verschiedene Flächen angeführt und diese Flächen sind unterbrochen, die stehen nicht miteinander in Verbindung. Und diese Vorgabe von wegen 10.000 Hektar am Stück wird damit nicht erreicht. Dem wird allerdings entgegnet, dass es auch gar nicht zwingend notwendig ist. In der Festlegung, was ein Nationalpark, wie ein Nationalpark auszusehen hat, heißt es nur, dass diese Flächen möglichst nicht zerschnitten sein sollen. Bedeutet, wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Ne? Das ist kein ausschließendes Kriterium, sondern nur eins, was nach Möglichkeit erreicht werden soll. Und sowieso muss man mal ganz klar sagen, diese Mindestfläche von 10.000 Hektar, die ist jetzt nicht irgendwie berechnet, wissenschaftlich nachgewiesen oder sonst was, die ist willkürlich festgelegt. Und zwar geht es darum, dass man sagt, man möchte verhindern, dass irgendjemand aus Werbezwecken eine Fläche von einem Quadratmeter absteckt und sagt, juhu, das ist mein Nationalpark im Vorgarten, ich habe einen Nationalpark. Deswegen wurde gesagt, der muss mindestens 10.000 Hektar groß sein, drunter darf er sich so nicht nennen. Ob das jetzt Einzelflächen sind, eine 4.000 großen, daneben eine andere 6.000 großen, zusammen erreichen sie dann halt die 10.000, ist genauso willkürlich wie jede andere Festlegung auch und damit kein Ausschlusskriterium aus Sicht der Befürworter. Und was weiteres, was die Gegner anführen, die erwirtschaftete Holzmenge dieser Wälder würde verloren gehen. Dazu muss ich vielleicht noch in den Raum stellen oder dazu sagen, dass unter den Gegnern sehr viele Menschen sind, die in dieser Region von der Waldwirtschaft leben. Also Sägewerksbetreiber zum Beispiel, die sind häufig auf der Gegnerseite. Und deswegen ist das für die auch ein Argument, dass sie sagen, die erwirtschaftete Holzmenge geht verloren. Aber, um hier auch das Ganze wieder mal zahlenmäßig einordnen zu können, in 2011, das war jetzt das letzte Jahr, wo mir die Zahlen bereits vorliegen, in 2011 wurden in Baden-Württemberg 9 Millionen Festmeter Holz geschlagen. 9 Millionen. Der Mindererertrag, wenn man den Nationalpark gründen würde, wären circa 50.000 Festmeter. Also von diesen 9 Millionen Festmeter würden 50.000 Festmeter verloren gehen. Das sind 0,5%. Das ist eine vernachlässigbare Größe. Und hier auch nochmal zum Vergleich, die jährliche Schwankung, also was wird mehr oder weniger rausgeholt, weil das Wetter gut oder schlecht war oder die Nachfrage gut oder schlecht war, sind in Baden-Württemberg 2 Millionen Festmeter. Also es schwankt jährlich schon um ein Zigfaches dessen, was wir jetzt hier rausnehmen würden. Insofern ist dieses Argument von den Befürwortern als nicht realistisch oder nicht ernst zu nehmen eingeordnet. Dieselben Leute, die sich über die Holzmenge aufregen, sagen auch, lokale Sägewerke werden geschädigt. Ich meine, es ist klar, ein Sägewerk versucht natürlich vorzugsweise Holz zu verarbeiten, was vor der Haustür geschlagen wird, weil dann fallen die Transportkosten nicht so ins Gewicht. Sprich, die Sägewerke, die vor Ort sind, direkt in der Nähe liegen, würden darunter leiden, wenn eben die ihr Holz nicht mehr kriegen. Da sagen die Befürworter vom Nationalpark, dass aber nur 5 bis 10% des verarbeitenden Holzes dieser Sägewerke überhaupt aus diesen Gebieten kommt. Und dass wir im Schwarzwald sowieso eine zweieinhalbfache Überkapazität der Sägewerke haben. Die könnten also 2,5 Mal mehr Holz verarbeiten, wie der Schwarzwald hergibt. Und die wirtschaftlichen Probleme liegen deswegen also bestimmt an anderen Gründen, aber bestimmt nicht daran, ob jetzt hier 50.000 Festmeter aus dem Nationalpark fehlen würden oder nicht. Jetzt kommen wir zu dem wirklich heißen Gegenargument, was sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, der Borkenkäfer. Und zwar hier in dem Fall im Schwarzwald hauptsächlich der Borkenkäfer vom Typ Buchdrucker. Der würde großflächig die Fichten zerstören. Also der Borkenkäfer ist tatsächlich ein Problem. Da gibt es auch dramatische Bilder aus dem Bayerischen Wald, was der Borkenkäfer dort angerichtet hat. Der Borkenkäfer wird im Normalfall so bekämpft, dass, wenn man merkt, ein Baum ist befallen, schlägt man ihn raus, zerrt ihn raus aus dem Wald mitsamt der Borkenkäfer, die drin sind, damit die nicht weiter wandern können zu nächsten Bäumen. Da ein Nationalpark nicht bewirtschaftet werden würde oder dürfte, würden befallene Bäume drin stehen bleiben und der Borkenkäfer könnte sich eben ungehindert ausbreiten. Hat er im Bayerischen Wald auch getan und hat im Bayerischen Wald massiv Fichten zerstört. Und eben das befürchten die Leute dann auch im Nordschwarzwald. Dem entgegnen die Befürworter ganz trocken, jo, das mag schon sein, dass dem so ist, aber das gehört zur Erneuerung des Waldes dazu. Für die Fichten, die dann weggestorben sind, würden dann halt vermehrt Tannen und Buchen nachwachsen. Und über die Jahrzehnte, und dieser Prozess dauert Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, würde sich die Wälder umbauen und es würden die borkenkäferresistenten Bäume, eben Tannen und Buchen, wieder die Überhand gewinnen. Das kontern wiederum die Nationalparkgegner, indem sie sagen, ja, das ist ja schön und gut, dass ihr sagt, es gehört im Nationalpark einfach dazu, dass diese Fichten dann sterben. Bloß der Borkenkäfer macht ja nicht an den Grenzen des Nationalparkes Halt, sondern er wird sich ausbreiten und wird benachbarte Wirtschaftswälder befallen und schädigen. Sprich, sie haben schlicht und einfach Angst, dass sie sich bemühen, aus ihren Wäldern die Borkenkäfer rauszuhalten, um ihre Fichten am Leben zu erhalten, damit sie sie dann ungeschädigt abernten können. Und dass der Nationalpark diese Bemühungen unterläuft, weil eben dann der Borkenkäfer ständig aus dem Nationalpark wieder in ihre Wälder einwandern würde. Dem setzen die Nationalparkbefürworter entgegen, dass um den Nationalpark herum eine Pufferzone von rund 500 Meter Breite angelegt würde. Also wir unterscheiden da eine Kernzone. Und um diese Kernzone herum gibt es eine Pufferzone von 500 Meter. Und das wäre eben eine dieser noch bewirtschafteten Bereiche. Ich habe ja vorher gesagt, dass 25% weiterhin bewirtschaftet würden. Und diese 500 Meter, da würden befallene Bäume auch weiterhin rausgeschlagen werden, so dass der Borkenkäfer diese 500 Meter Differenz nicht überbrücken könnte. Und die Befürworter sagen, diese 500 Meter würden auch reichen. Gut. Das nächste Argument der Gegner, das war eins, das zum Beispiel der Herr Tschupke auch vertreten hat, war, dass Wissenschaftler nachgewiesen hätten, in einem Bannwald, der jetzt ja eben vergleichsweise wissenschaftlich untersucht herhalten muss, weil den gibt es schon im Schwarzwald, und an dem wird dann halt zurückgeschlossen, wie es im Nationalpark aussehen würde. Also, dass in einem Bannwald nicht mehr verschiedene Organismen leben als in Kulturlandschaften. Kulturlandschaft, also schlicht und einfach bewirtschafteter Wald. Da sagen die Befürworter wiederum, es ist klar, dort leben nicht zwangsläufig mehr Organismen, mehr verschiedene Organismen, aber es leben dort andere Organismen als in den bewirtschafteten Wäldern. Und dadurch mit den Kulturlandschaften zusammen würde die Artenvielfalt gesteigert. Es geht nicht nur darum, dass die Artenvielfalt im Nationalpark selber höher ist, sondern dass dort eben Tiere leben, die sonst nirgendwo anders mehr leben können und dadurch die Artenvielfalt höher wird. Ganz kleinen Moment, ich muss mal kurz zur Tür meine Frau reinlassen. So, da bin ich auch schon wieder. Okay, wo war ich stehen geblieben? Dum, dum, dum, dum, dum. Da. Was die Kritiker auch anführen, ist, dass sie sagen, in diesen hübschen Broschüren, die es da gibt, das Land hat richtig schön aufwendige Hochglanzbroschüren produzieren lassen, die für den Nationalpark werben, dass dort mit Tierarten geworben würde, die so überhaupt nicht kommen werden in den Nationalpark. Da sind beispielsweise Bilder drin von Luchsen und von Schwarzstörchen. Und da sagen nicht nur die Gegner, da sagen auch anerkannte Experten, also Biologen und was es da so alles gibt, sagen, ja, das ist richtig. Ein Luchs braucht mindestens eine Fläche von, da stehen Zahlen im Raum, so von 50.000 Hektar, um sich heimisch zu fühlen, dem ist dieser Nationalpark dann zu klein. Ähnliches gilt für die Schwarzstörche. Ja, das ist ein Vorwurf, den sich die Nationalparkbefürworter auch gefallen lassen müssen. Da versuchen sie tatsächlich zu täuschen. Es steht zwar im Text explizit nicht drin, dass diese Tiere kommen würden, aber hey, wenn ich in der Broschüre Bilder davon abbilde, dann ist ja klar, welcher Eindruck da vermittelt werden soll. Definitiv muss man allerdings wiederum den Nationalparkbefürwortern recht geben, wenn sie sagen, ja, okay, dann kommen halt diese zwei, drei Tierarten nicht, aber andere Tierarten wie Dreizehnspecht oder Fledermäuse, die alle Altholz oder sterbendes Holz brauchen, die würden trotzdem kommen. Und momentan gibt es die kaum noch. Also, die sagen, dann haben wir halt an der Stelle ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ändert aber nichts daran, dass es trotzdem Tierarten gibt, auf die es zutrifft. Gut. Die Gegner bringen ein weiteres Argument ins Feld. die Fichten im Nordschwarzwald, die sind auch eine Folge des hohen Wildbestandes. Muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wieso das so ist. Wir haben in unseren Wäldern einen sehr hohen Rotwildbestand, also Rotwild, Rehe, Hirsche und dergleichen. Ne? So, diese Rehe, die fressen mit Vorliebe junge Buchen und Tannen. Fichten haben sie nicht so gerne. Soll heißen, wenn ich einen hohen Rotwildbestand in einem Wald habe, haben es Fichten wesentlich leichter, die gefährliche Jugendphase zu überleben, als Buchen und Tannen, weil diese weggefressen werden von den Rehen. Das heißt, die Nationalparkgegner argumentieren, selbst wenn ihr hier die Finger draußen lässt, ihr werdet euren schönen alten Wald nicht zurückbekommen, weil die Rehe trotzdem weiterhin eure Buchen und Tannen wegfressen werden. Darauf sagen die Nationalparkbefürworter wiederum, dass auch im Nationalpark intensiv bejagt werden muss. Jetzt kann man natürlich im ersten Moment sagen, hä, wie passt das zusammen? Ich habe ja vorhin gesagt, im Nationalpark sollte der Mensch nicht eingreifen, er sollte natürliche Abläufe sich entwickeln lassen. Das Problem ist, dass hier der Mensch an dieser Stelle leider benötigt wird, denn der natürliche Ablauf, wie er normalerweise sein sollte, wäre, dass Wölfe und Bären die Rehe dezimieren. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen Wolf oder einen Bär im Wald gesehen habt. Ich nicht. Und das wird hoffentlich oder wahrscheinlich sich auch in Zukunft nicht ändern, selbst mit dem Nationalpark, weil nämlich diese beiden Großräuber auch wesentlich mehr Fläche brauchen. Sprich, der Mensch muss hier auch weiterhin die Rolle von Bär und Wolf übernehmen und muss die Rehe dezimieren. Und das muss er zwangsläufig auch weiterhin in einem Nationalpark machen. Ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, dass diese Berichte der 7 Arbeitskreise vorliegen. Einer dieser Arbeitskreise hat sich ja eben mit diesem Thema beschäftigt und der Arbeitskreis ist auch genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Wobei man da wiederum sagen muss, das ist nicht weiter überraschend, weil die meisten Mitglieder dieses Arbeitskreises waren Jäger. Dass die sich natürlich selber ihre Jagd nicht kaputt machen wollen, ist auch klar. Aber das Argument, wie gesagt, der Nationalparkbefürworter ist es, die Rehe werden auch weiterhin klein gehalten werden, vielleicht sogar noch kleiner wie vorher. Dadurch werden Buchen und Tannen eben eine Chance kriegen und der Umbau wird stattfinden. Der nächste Punkt der Nationalparkgegner ist, durch die Nutzung vom Holz als Baustoff, ja, wird CO2 gebunden. Jeder weiß, Bäume holen CO2 aus der Luft. Dieses CO2 lagert sich in Form des Kohlenstoffes, also der Kohlenstoff vom CO2, eben im Holz ab. Und dadurch wird CO2 gebunden, weil der Kohlenstoff weg ist. Und als Bauholz oder Baustoffholz wird er dauerhaft gebunden. In Form von Brennholz ist es ein klimaneutraler Brennstoff. Denn das Holz setzt beim Verbrennen ja nicht mehr Kohlenstoff frei, als es vorher aus der Luft rausgeholt hat. Sprich, durch das Verbrennen von Holz und dem Nachforsten der Wälder ist es dann ein Kreislauf, wo die Situation nicht verschlimmert wird. Dem setzen die Nationalparkbefürworter entgegen, dass durch die Schaffung von einem Nationalpark ja nicht weniger Holz verarbeitet wird. Es kommt nur woanders her. Und Klimaschutz durch CO2-Einschränkung ist ja jetzt nichts, was lokal ist, sondern ist ein weltweites Thema. Sprich, ob der Baum, aus dem ich jetzt mein Bauholz mache, aus dem Nordschwarzwald kommt oder aus Sibirien oder aus dem brasilianischen Regenwald, ist erst einmal egal. Das CO2 ist so oder so gebunden in dem Holz. Und, was auch noch gesagt wird, 75% des CO2, das in so einem Wald gebunden ist, ist gar nicht in den Bäumen an sich gebunden, sondern im Humus, also im Boden. Und das würde in Bannwäldern, in nicht bewirtschafteten Wäldern, wesentlich besser funktionieren, weil der Boden dort in Ruhe gelassen wird. und die natürlichen Abläufe im Boden stattfinden können. Im Gegensatz zu Wirtschaftswäldern, bei denen kein Baum auf dem Boden oder nicht im großen Stil Bäume auf dem Boden verrotten können und der Boden ständig durch die Bewirtschaftung geschädigt wird. Gut. Kleines Fazit zu diesen Argumenten pro und contra. Das war jetzt eine ganze Latte. Ich hoffe, ich habe euch nicht völlig verwirrt. Aber kleines Fazit dazu, wie die Diskussion jetzt von meiner Seite aus wahrgenommen wurde. In der Diskussion wird von beiden Seiten, sowohl Pro als auch die Kontraseite, oft mit falschen oder weit hergeholten Argumenten gearbeitet. Ja. Pro Seite, dieses weit hergeholte Argument habe ich gerade vorhin schon angesprochen, eben, dass die hier mit Luchs- und Schwarzstorch Werbung machen, obwohl klar ist, dass die nicht kommen werden durch den Nationalpark. Und Kontraseite, dass die sagen, hilf, unsere Holzwirtschaft geht den Bach runter, weil diese lächerlichen 50.000 Festmeter Holz fehlen. Also das ist, sobald man sich die Argumente genau anguckt, stellt man fest, uiuiui, das ist aber ziemlich weit hergeholt, wie ihr argumentiert. Und wenn man dann anguckt, wo die Leute so richtig emotional werden oder wo man merkt, okay, das ist der Punkt, der sie eigentlich betrifft, kann man es eigentlich auf zwei grundsätzliche Standpunkte eindampfen. Die einen sagen, hey, Nationalpark, das hat doch was mit Umweltschutz zu tun. Das muss gut sein. Ja, das sind generell einfach diese Umweltschutzbefürworter, die sagen, Nationalpark, hey, gute Idee, will ich machen. Die anderen sagen, da wird uns was von der Landesregierung aufgedrückt. Die fragen uns nicht, die legen es einfach von oben fest. Da glaubt jemand aus Stuttgart bestimmen zu können, wie wir hier in Freudenstadt mit unseren Wäldern umzugehen haben. Was fällt denen ein? Das kann nicht gut sein, weil das wird uns von außen aufgedrückt. Und dazu kommt, das muss man sich auch bewusst machen, wenn man eben in diesen Gebieten unterwegs ist. Das lässt sich von außen so leicht objektiv betrachten, aber wenn man in diesen Gebieten lebt, da gibt es Menschen, deren Familien seit Jahrhunderten teilweise vom Wirtschaftswald leben. Ihre Eltern, ihre Großeltern haben alle davon gelebt, dass sie Bäume aus dem Wald geholt haben, verarbeitet haben, Holz draus gemacht haben. Und jetzt kommt jemand und sagt, hey, wäre es nicht viel besser, wir stellen das einfach ein. Das heißt, hier wird der Lebensstil, die Lebensart dieser Menschen in Frage gestellt und dagegen verwehren die sich. Da geht es im ersten Moment gar nicht darum, ist die Idee gut oder ist es richtig, sondern es geht darum, hey, wie können die behaupten, wir hätten es bisher falsch gemacht? Das hat doch funktioniert bisher. Also da fühlen die Leute sich so ein bisschen in ihrer Ehre auch angegriffen. Gut. Was wir jetzt noch zu tun haben als Piraten, wir haben jetzt diese ganzen Pro- und Kontra-Argumente alle angehört. Wir müssen noch eine gemeinsame Position finden. Da bin ich jetzt schon dabei, oder genauer gesagt, habe ich es an den Claudio Schäl aus Freudenstadt-Calw übertragen, dass wir mal einen Termin zusammenkriegen, wo eben diese hauptsächlich betroffenen Kreisverbände, Calw-Freudenstadt und Rastatt, zusammenkommen, diese Argumente bewerten. Und dann versuchen, eine Position, wie sie die Piraten öffentlich vertreten wollen, zu formulieren. Mir fällt jetzt gerade auf, jetzt wo es den Bezirksverband Karlsruhe nicht mehr gibt, könnten wir das Ganze vielleicht sogar auch noch eine Nummer größer machen, weil bis jetzt habe ich immer den Bezirksverbandsgrenzen gedacht. Aber wie gesagt, die Ortenau ist ja auch noch dabei, dass vielleicht auch noch Norbert Hense in dem Fall jetzt dann wäre dann wahrscheinlich der Ansprechpartner, dass der auch noch mit ins Boot geholt wird, weil es ihn ja unter Umständen auch betrifft. Okay. Ja, das wäre jetzt also soweit von mir. Was es da für Argumente pro und contra gibt. Und ja, jetzt vielleicht noch, bevor wir in die Diskussion einsteigen, meine persönliche Meinung. Wobei, also ich lege jetzt ganz speziellen Wert darauf zu sagen, dass es meine Meinung, wie ich sie bis jetzt aus der Diskussion rausgenommen habe. Ich maße mir nicht an, für irgendwelche anderen Verbände oder Piraten zu sprechen. Meine persönliche Meinung ist die, dass die hauptsächlichen Argumente gegen den Nationalpark Argumente sind, die hauptsächlich aus dem Gedanken herauskommen, wir wollen diese Veränderung nicht haben. Menschen haben generell Angst oder häufig Angst vor Veränderungen. Ich sage aber ganz trocken, wenn ich mir die Zahlen angucke, dann ist diese Veränderung so klein, selbst für die Personen, die es direkt betrifft, weil sie direkt in diesen Gebieten leben, auch für die wird diese Veränderung so vergleichsweise klein sein, dass das ja keine radikale Umbau ihrer Lebensgrundlage zu erwarten ist. Insofern denke ich, dass die Vorteile bei weitem überwiegen. Und ich persönlich bin also ein Befürworter des Nationalparks. Aber würde mich jetzt schon interessieren, wie ihr diese Argumente wahrgenommen habt, ob ihr vielleicht dazu noch irgendwas ergänzen wollt oder ob hier vielleicht sogar einer begeistert, dass die Gegenrede zu mir führt. Wie gesagt, das wäre es jetzt soweit von mir. Wir können jetzt in die freie Diskussion gehen. So, dann erstmal vielen Dank, dass du heute den Vortrag gehalten hast. Das war sehr interessant. Ich werde jetzt gleich die Aufnahme stoppen und dann können wir in die Diskussion übergehen. Die muss man ja nicht mehr mit anhören.